Thank you for coming this morning. Danke, dass ihr gekommen seid heute Morgen. Otmar and I spent 6.5 hours organizing the seats in a new way. Der Otmar und ich haben da 6 Stunden mit zugebracht, die Sessel neu aufzustellen und zu ordnen. It's all marked on the floor. Ist alles am Boden jetzt markiert. Now we can fit 300 people. Jetzt können wir da 300 Leute unterbringen. And even have the aisles a little wider. Und trotzdem sind aber die Durchlässe da etwas weiter noch. So, I hope you feel comfortable today. Also ich hoffe, ihr fühlt euch alle wohl heute. It's nice that you made a decision to come and join us. Und es ist schön, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt, hierher zu kommen und uns hier Gesellschaft zu leisten. Today is a day of prayer for the persecuted church around the world. Heute ist ein Gebetstag für die verfolgte Gemeinde in der ganzen Welt. It's estimated that over 100,000 Christians are killed for their faith every year. Es wird geschätzt, dass ca. mehr als 100.000 Christen jedes Jahr wegen ihres Glaubens getötet werden. It's about 300 a day. Das würde bedeuten 300 pro Tag. It's almost hard to believe. Es ist fast nicht vorstellbar. But it's true. Aber es ist wahr. And there's many who are in prison this morning. Und es gibt viele, die heute im Gefängnis sitzen. There's many who have lost their homes. Es gibt viele, die ihr Zuhause verloren haben. Nigeria right now is going to destroy 40 churches in northern Nigeria. Im Norden von Nigeria werden derzeit 40 Gemeinden zerstört, Kirchen, Gebäude. And people are displaced. Und die Leute werden dort auf andere Plätze gezwungen zu gehen. In great need. Und haben große Not. So we're going to pray for them in about a half an hour. Also circa in einer halben Stunde wollen wir für sie beten. And we're going to lead up to that. Und wir wollen dorthin führen jetzt. So I'd like to begin with a video from Open Doors. Ich möchte also euch zuerst ein Video von Open Doors zeigen. Regarding Syria. Betreffend Syria. And this is the latest one. Das ist das allerneueste. Syrien. In dem Land, das vielen verfolgten Christen in den letzten Jahrzehnten Zuflucht bot, herrscht seit 2011 Bürgerkrieg. Mittendrin die Minderheit der Christen. Schon vor dem Krieg machten sie gerade einmal 10% der ansonsten vorwiegend muslimischen Bevölkerung Syriens aus. Hunderttausende Syrer haben das Land verlassen, unter ihnen auch viele Christen. Diejenigen von ihnen, die bleiben, geraten in dem Versuch, neutral zu bleiben, zwischen alle Fronten. Wir als Kirche versuchen, allen verständlich zu machen, dass wir keine politische Instanz sind, sondern eine geistliche Instanz. Wir wollen uns allein auf unseren geistlichen Auftrag konzentrieren und uns nicht auf die eine oder andere Seite schlagen. Es gab einen Vorfall in dem Dorf Kusach. Dort leben zur Hälfte Muslime, zur Hälfte Christen. Circa 7000 christliche Familien. Über die Minarette wurden die Christen aufgerufen zu gehen. Sonst würde man sie einem nach dem anderen abschlachten. Wir fühlen uns sehr verwundbar, da wir eine Minderheit im Land sind. Wir stellen keine militärische Macht dar, die ihre Leute und Gebiete schützen könnte. Wir haben keine Waffen, wir sind keine Miliz. Je länger dieser Krieg dauert, umso schlimmer wird unsere Situation. Mit der Not vieler Landsleute konfrontiert, beschlossen viele Kirchen, aktiv zu werden und zu helfen. Wir sind tief mit unserem Heimatland verbunden. Wir lieben unsere Landsleute, egal woher sie kommen. Es zählt noch nicht einmal, was sie jetzt gerade tun. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, haben alle ihre Habe verloren. Sie leiden. Sie haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Ausdruck in ihren Gesichtern treibt einen förmlich dazu, aktiv zu werden und zu helfen. Ich hätte entweder den Leviten aus der Samaritergeschichte spielen können, der einfach nur aus der Ferne zuschaut. Oder ich kann tun, was Jesus tat. Jesus saß nicht einfach im Himmel, hörte den Gesängen der Engel zu, sondern kam auf die Erde und wurde aktiv. So entschied ich mich zu tun, was Jesus tat. Ich glaube, der Herr hat die Kirche auf diesen Tag vorbereitet. Wir merken, das ist unsere Chance. Deswegen bleiben viele von uns, die sehen, da ist eine Vision, da ist ein Auftrag. Es ist jetzt an uns, Menschen zu helfen, Menschen in jeglicher Art zu unterstützen, geistlich, emotional und sogar ganz praktisch. Es ist an der Zeit, die der Kirche zugedachte Arbeit zu machen. Keiner kann das sonst tun. Es ist an uns, Menschen zu helfen, zum Herrn zu kommen und Frieden und Zuflucht bei ihm zu finden. Das Erstaunlichste ist, dass nahezu jeder, dem wir eine Bibel gaben, darum bat, dass wir daraus etwas vorlesen. Diese Hilfe bringt den Gemeinden Anfeindungen und Schwierigkeiten, da islamistischen Gruppen nicht verborgen geblieben ist, welche missionarische Wirkung der Einsatz der syrischen Gemeinden hat. Dienst ohne Herausforderungen gab es noch nie. Gottes Diener waren immer in Lebensgefahr. Es gab einen Terroristen, er hieß Saulus, und er kam einzig und allein, um die Gemeinde zu verfolgen, Menschen zu verhaften und töten zu lassen. Aber Jesus in seiner Herrlichkeit veränderte sein Herz. Und wir wissen, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und auch morgen. Er kann es tun, wieder und wieder und wieder. Er hat es die ganze Geschichte hindurch getan. Deswegen verlieren wir nicht die Hoffnung. Denn unsere Hoffnung fußt nicht auf der Freundlichkeit von Menschen oder auf unseren Fähigkeiten. Unsere Hoffnung basiert auf ihm, seiner Souveränität, seiner Macht, auf dem Heiligen Geist. Unsere Hoffnung kann nicht besiegt werden. Dennoch bitten die Christen in Syrien weiter um unser anhaltendes Gebet für sie. Wenn wir um Gebet bitten, sagen wir nicht einfach so, wir fühlen die Auswirkungen eures Gebets. Wir erleben die Hilfe unseres Herrn sehr praktisch, persönlich, in der Gemeinde, im Dienst, überall. Es ist ein seltener Moment, in dem wir spüren, wir sind ein Leib mit der weltweiten Gemeinde. Okay, let's go to the PowerPoint. I want to look at some verses from the Bible regarding suffering. Wir wollen uns noch ein paar Verse aus der Bibel ansehen bezüglich des Leides. My experience of persecution has been limited to losing friends. Also meine Form der Verfolgung, die war limitiert auf das, dass ich ein paar Freunde verloren habe. Well, actually, a lot of friends. Also genau genommen eigentlich viele Freunde. When I gave my life to Christ when I was 18, als ich 18 war und mein Leben Jesus übergeben habe, tried to tell people about it, und dann versucht habe, den Menschen davon zu erzählen, I pretty much lost all my friends. Da habe ich genau genommen eigentlich alle meine Freunde verloren. But I've never been beaten. Aber ich wurde niemals geschlagen. I've been threatened. Ich wurde bedroht. But not beaten. Aber nicht geschlagen. Never shipwrecked. Hatte niemals Schiffbruch erlitten. Never spent a day in prison. War auch niemals einen Tag nur im Gefängnis. Surely never been tortured. Und bin auch niemals gequält worden. But this is happening all around the world. Aber das passiert auf der ganzen Welt. And you can look on you can go online and just look up What Syrian soldiers and rebels do to people. Sie könnt einfach online gehen und könnt euch ansehen, was die syrischen Soldaten und auch die Rebellen dort den Menschen antun. Beating people until they're dead. Wie sie schlagen bis zum Tode. If you watch it, you could hardly sleep. Also wenn ihr euch das ansieht, da könnt ihr kaum schlafen. And you know that this is what they do to believers. Und ihr wisst dann, das machen sie mit den Gläubigen. Ali is sitting here today. He could tell us some stories. Der Ali sitzt heute da und der könnte uns ein paar Geschichten erzählen. He was tortured in Turkish prison. Der wurde gequält da in den Gefängnissen, in türkischen Gefängnissen. Scars on his arms, er hat die Narben auf seinen Armen. Where they cut his arms open and put salt in there, wo sie ihm die Wunden also zugefügt haben und dann Salz hineingestreut haben. Until he was almost out of his mind. Bis er beinahe verrückt geworden war. We have an Iranian brother in our midst here. Wir haben hier einen iranischen Bruder in unserer Mitte. Who was caught at the border. Ein junger Mann, der beim Grenzübergang gefasst wurde. And they wanted to know who converted him to Christianity. Sie wollten wissen, wer ihn dazu gebracht hat, zum Christentum zu wechseln. And they put burning coals on his back. Und sie haben ihm dann glühende Kohlen auf den Rücken gelegt. And he still has the scars today. Der hat noch immer diese Narben. So I'm just gonna let's look at some verses to be encouraged. Sie, wir wollen uns ein paar Verse ansehen, um Ermutigung zu erfahren. Because the one thing the devil wants is to discourage us. Weil das eine, was der Teufel möchte, ist, dass er uns entmutigen möchte. But we want to be encouraged by our brothers and sisters who are suffering. Aber wir wollen ermutigt werden durch unsere Brüder und Schwestern, die leiden. We want to be encouraged to go the extra mile. Wir wollen ermutigt werden, diese extra Meile zu gehen. To be more committed. Dass wir uns noch mehr hingeben. More loving. Noch liebender sind. More humble. Noch demütiger. Less reactionary. Und weniger reagieren. Less proud. Weniger stolz sind. Quicker to repent. Und schneller in unserer Umkehr sind. We want their suffering to bring our level of Christianity up. Wir wollen, dass ihr Leiden dazu beiträgt, dass unsere Art des Christseins sich höher entwickelt. We can live in denial. Wir können leben in dieser Verneinung, we can live in a Western Verleugnung. We can live in a Western bubble. Wir können in dieser westlichen Blase da leben, while people all around the world are suffering. Während die Menschen auf der ganzen Welt leiden. And sometimes it's difficult to reconcile the two. Und manches Mal ist es schwierig, diese beiden Gegensätze zu versöhnen. Oh Father, I pray that I'd get a job raise. Oh Vater, ich bete jetzt, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme. And please, I pray for those who are being tortured right now. Und bitte, ich bete auch für die, die jetzt gerade da gegeißelt werden. You begin to think, is it really important for me to pray that I get a job raise? Dann denkst du dir vielleicht, na, ist das wirklich wichtig jetzt für mich, dass ich für eine Gehaltserhöhung bete? Yeah, it is. Ja, es ist. All of it matters. So, alles zählt. And we need to reconcile our life here in the West with their life there. Aber wir müssen unser Leben hier mit dem Leben von ihnen dort in Übereinstimmung bringen. And we need to focus on them. Und wir müssen uns auf sie fokussieren. So that their life purifies our life. So dass deren Leben unser Leben reinigt. So that if we're ever in that circumstance. So dass wir wenn wir jemals in solche Umstände geraten sollten. We would know that people are praying for us as well. Dass wir dann wissen, dass andere Menschen auch für uns beten. One thing I learned in being in Africa. Eine Sache, die ich gelernt habe, wie ich in Afrika war. Which all Africans know. Und die alle Afrikaner kennen. But we somehow in the West don't know. Aber wir im Westen anscheinend nicht. When an African child dies. Wenn ein afrikanisches Kind stirbt. It is as painful for a person in Africa as it is for someone here. Dann ist das genauso schmerzhaft für jemanden dort in Afrika wie auch hier bei uns. Little Yama in Malawi, this little girl Yama. Wie die kleine Yama gestorben ist da in Malawi. She was poisoned. Die wurde vergiftet. Because she knew us. Weil sie uns kannte. And her father, 2 years later. 2 Jahre danach. Still cries every day. Weint ihr Vater noch immer wegen They ihr. Say he cries every single day. Sie sagen uns, er weint jeden Tag wegen ihr. People are people all around the world. Und die Menschen sind Menschen auf der ganzen Welt. They're just like us. Sind so wie wir. So we're talking about the 5 purposes. Also wir sprechen über diese 5 Zielsetzungen. The first is worship. Die erste ist die Anbetung. Living my life that in a way that it pleases God. Mein Leben so zu leben, dass es Gott wohlgefällig ist. Anything I do that pleases God is an act of worship. Und alles, was Gott wohlgefällt, ist eine Art der Anbetung. And now that flows into the second purpose. Und dann fließt das hinein in meine zweite Zielsetzung. Which is fellowship. Und das ist die Gemeinschaft. Which is defined in Hebrews 13:1. Und das wird definiert in Hebräer 13:1. Fellowship is love of the brethren. Diese Gemeinschaft bedeutet Bruderliebe. Let the love of the brethren continue. Also die Bruderliebe soll bleiben. The Greek word is Philadelphia. Im Griechischen heißt das Philadelphia. This is fellowship. Das ist Gemeinschaft. When we socialize, often it of course it's a form of fellowship. Of course. Ja, ich meine, wenn wir in sozialer Hinsicht Gemeinschaft haben, ja, es ist auch eine Art Gemeinschaft. When we laugh and we cry and wenn wir gemeinsam lachen oder weinen. When we have a love for the brethren. Aber wenn wir diese Liebe haben für die Brüder, what we do, ganz gleich, was wir tun. But just because we're together doesn't mean it's necessarily fellowship. Aber nur weil wir jetzt zusammen sind, bedeutet das nicht notwendigerweise, dass das eine Bruderliebe ist. Two Christians who are together, who are thinking bad about someone else, is not fellowship. Zwei Christen, die gemeinsam zusammen über jemand anderen schlecht denken, das ist keine Gemeinschaft. Let's just look through these verses and be encouraged by the scripture. Also lasst uns mal diese Verse ansehen und lasst uns ermutigt werden durch diese Schriftstellen. Verse 2. Do not neglect to show hospitality to strangers, for by this some have entertained angels without knowing it. Also Vers 2. Der Gastfreundschaft vergesset nicht. Denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Verse 3. Remember the prisoners, as though in prison with them, and those who are ill-treated, since you yourself also are in the body. Also Vers 3. Gedenke der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die Ungemach leiden, als solche, die auch selbst im Leibe sind. The New Living Translation says, as if you felt their pain in your own bodies. Also in der neuen lebendigen Übersetzung heißt es, so als ob ihr ihren Schmerz in euren Leibern erfahren oder fühlen könnt. Their pain brings quality to our lives. Das heißt, deren Schmerz bringt für unser Leben Qualität. If we purpose to never eat anything, wenn wir uns vornehmen, niemals etwas zu essen, without thanking God, ohne Gott Dank zu sagen, and praying for them, und für sie zu beten, and understand there are people today who will not eat. Und wenn wir das nicht verstehen, dass es da Menschen gibt, die heute nichts zu essen haben, because they're in prison for their faith, weil sie wegen ihres Glaubens im Gefängnis sind, let their suffering bring the quality of my life spiritually up. Aber lassen wir es zu, dass deren Leiden unsere Qualität im Glauben erhöht. Instead of living in denial, anstelle, dass wir das einfach verleugnen oder because I can't cope with it, weil ich einfach das nicht, damit nicht umgehen because kann, then I feel bad that I'm even eating something, weil dann fühle ich mich sogar schlecht, wenn ich nur irgendwas esse. We will meet these people one day. Aber eines Tages werden wir diese Menschen treffen. We will meet all of them. Wir werden sie alle mal treffen. Hi, I'm Rob. Hi, ich bin der Rob. I was in Vienna about the year 2000 around there. Ja, so im Jahr 2000 war ich in Wien. How about you? Wie geht's dir? Wer bist du? Oh, I was in Vietnam in prison. Ah, ich war in Vietnam, ich war im Gefängnis. For 18 years. 18 Jahre lang. Oh, about what time? Ah, wann war das? Just about the same time you were alive. Ja, circa die gleiche Zeit, wie du auf der Welt warst. Oh, I'm sorry about that. Ah, das tut mir leid. But I'm sure you prayed for me, right? Aber ich bin mir sicher, du hast für mich gebetet, oder? Yeah. I think I did. Ja, yeah. Ich glaube schon. Next verse. Revelations 2. Offenbarung 2. To the angel of the church in Smyrna. Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe. I know your tribulation and your poverty. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. This is Jesus. I am aware of your tribulation. Also Jesus spricht hier. Ich bin mir bewusst deiner Verfolgung. Jesus is fully aware of what's going on the earth. Weil Jesus ist sich all der Dinge bewusst, die auf der Erde geschehen. But you are rich. Aber du bist reich. People who are being tortured and suffering terrible persecution. Also Leute, die verfolgt werden, die ganz schlimme Qual erleiden. They're going to be first in heaven. Das werden die Ersten sein im Himmel. It'll be a privilege to know them when we get to the other side. Und es wird ein Vorrecht sein für uns, sie dort kennenzulernen, wenn wir auf die andere Seite gelangen werden. It will be an awesome blessing to our own lives to know that we have prayed for such awesome people. Und es wird auch eine ganz wunderbare Segnung für unser Leben sein, zu wissen, dass wir für diese Menschen gebetet haben. You are rich. Du bist reich. Next verse. Do not fear what you are about to suffer. So fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. These are the words of Jesus. Das sind die Worte von Jesus. He's telling these people who are being tortured, don't fear. Er sagt, dass diesen Leuten, die da gequält werden, fürchtet euch nicht. How much more should that apply to our lives? Und wie viel mehr sollte sich das für unser Leben anwenden lassen? Hebrews 12. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, all the believers of history, die ganzen Gläubigen in der Geschichte, including all of those, inkludiert all diejenigen, who were in the persecuted church, die in der verfolgten Gemeinde waren, let us run with endurance the race that is set before us. Lasst doch uns mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. You know, in the West, you can so easily fall asleep. Wisst ihr, im Westen, da kann man wirklich so leicht einschlafen. In the West, you can so easily make a decision, I'm not going to go today. Na, da kannst du leicht diese Entscheidung treffen, na, heute gehe ich nicht dorthin. I made a decision when I was 20 years old, even 19 years old. Als ich 19 war, da habe ich eine Entscheidung getroffen. I don't go to church for myself only. Ich gehe nicht nur zur Gemeinde wegen mir selbst. I go to church for others. Sondern ich gehe auch wegen der anderen. I go to church as a disciple. Ich gehe dorthin als Jünger. I go to church because somebody's going to need me today. Ich werde dorthin gehen, weil heute braucht mich dort jemand. Someone's going to be looking for me today. Und jemand wird dort für mich oder nach mir Ausschau halten. And they will see me there. Und die werden mich And dort sehen. See me there. Die werden And mich they dort will see sehen. Me there. And I will be there. Und ich werde dort sein. And I will be like a pillar in the church. Ich werde dort wie eine Säule sein in der Gemeinde. And I thought like that since I was a teenager. Und so habe ich gedacht, seit ich ein Teenager war. Let us run with endurance. Also lasst uns mit Ausharren laufen. Verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Vers 2. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Who for the joy set before him endured the cross. Welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. His purpose. Seine Zielrichtung. Gave him the capacity to endure. Gab ihm diese Kapazität, das zu erdulden. And when we know our purposes, und wenn wir unseren Zweck kennen, it gives us a supernatural capacity to endure. Dann gibt uns das ganz übernatürliche Kapazität, um das zu erdulden. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. So that you will not grow weary and lose heart. Auf dass ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. You see, when we think about those who are persecuted, also wenn wir über die nachdenken, die da Verfolgung who erleiden are tortured in prison, in den Gefängnissen gequält werden, we are supposed to be encouraged, dann sollten wir eigentlich ermutigt werden, that we would be stronger, dass wir stärker werden, that we don't have it that bad, dass es uns ja eigentlich nicht so schlecht geht, that we should not faint, und dass wir nicht schwach werden sollen. It's so easy to give into your emotions. Das ist so leicht, dass wir uns unseren Gefühlen hingeben. You know, I lift weights 3 times a week. Zum Beispiel, jetzt trainiere ich 3 Mal die Woche mit Gewichten. And I keep track of what I did. Und dann schreibe ich mir das auf, was ich da mache. When I lay down on the bench to lift these weights, wenn ich da auf dieser Bank liege und dann zum Drücken der Gewichte komme, I look in the computer and it says, you did this 43 times last 2 days ago. Und dann schaue ich auf den Computer und da steht dann drauf, vor 2 Tagen hast du das 43 Mal geschafft. 43 times? Go! If you know how easy it would be to just listen to your emotions? Wisst ihr, wie leicht das wäre, da einfach auf seine Gefühle zu hören? And say, it's 12, I'm tired. Und dann zu sagen, 12 habe ich jetzt, ich bin müde. No, you did it 43 times last time, now you're going to do it 44. Nein, letztes Mal hast du es 43 Mal geschafft, jetzt machst du es 44 Mal. Your emotions will either work against you or for you. Die Gefühle, die arbeiten entweder gegen dich oder für dich. And here in the West, we just give in to our emotions. Und hier im Westen, wir lassen uns so leicht von unseren Gefühlen überleiten. I'm not going to go, I don't know. Ich weiß nicht, soll ich da hingehen? I don't know. And then we just kind of float, I don't know. Nein, ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Let us look at these people and be encouraged to step it up, step it up. Ich meine, schauen wir doch auf diese Menschen und lasst uns dadurch Ermutigung erleben. You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. Ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden. Next verse. And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung. Difficulty, tribulation is a discipline from God. Schwierigkeiten und Verfolgung, das sind Disziplinen, die von Gott kommen. But in the West, somehow, aber im Westen irgendwie, we like to find the easiest way. Da mögen wir es gerne, den leichtesten okay, Weg zu gehen. Which is okay. Was ja auch in Ordnung ist. But sometimes, aber manches Mal, the will of God that we suffer. Manches Mal ist es der Wille Gottes, dass wir leiden. That will come soon. Das kommt gleich. In a couple verses. In ein paar Versen dann. Look what Paul says after he had a difficult time. Schaut mal, was der Paulus sagt hier, nachdem er eine sehr schwierige Zeit durchlaufen after he hat. Was stoned, nachdem er gesteinigt and they wurde thought he was dead, und die schon dachten, er war tot. He gets up and he strengthens the souls of the disciples. Er steht aber wieder auf und er stärkt die Seelen der Jünger. He's still got the bumps and the bruises on his head. Der hat noch die ganzen Verletzungen und Beulen auf seinem maybe Kopf. A couple missing teeth. Und vielleicht haben ihm damals ein paar Zähne gefehlt. Encouraging them to continue in the faith. Aber er hat sie einfach ermutigt, im Glauben weiter voranzugehen. Through much tribulation we must enter the kingdom of God. Und er sagt, dass wir durch viele Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. This is Philippians 3:10. Jetzt Philipper 3:10. In the Amplified. In der erweiterten Version. For my determined purpose is that I know him. Weil mein ganz bestimmter Zweck ist es, ihn kennenzulernen. That I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him. dass ich immer mehr, immer zusehends mehr und tiefer mit ihm in Verbindung gelangte. Perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly. Aufnehme, erkenne und verstehe die Wunder seiner Person immer mehr und mehr. And the power outflowing from his resurrection. Und die Kraft, die von seiner Auferstehung ausgeht. That I may so share his sufferings as to be continually transformed in spirit into his likeness, even to his death. So dass ich immer mehr Anteil habe an seinem Leiden und immer mehr verwandelt werde im Geist zu seinem Ebenbild in seinen Tod. 1. Petrus 4. Beloved, do not be surprised at the fiery trial among you. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, which comes upon you for testing, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden. As though something strange has happened to you. Lasst das nicht euch befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Now watch this. But to the degree that you share the sufferings of Christ. Also beachtet das nun, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Keep on rejoicing. Freuet euch. So that also at the revelation of his glory you may rejoice with all exultation. Auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freuet. If you are reviled for the name of Christ, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests on you. Dann seid ihr glückselig, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. This is so awesome. Das ist ganz, ganz the toll. The Spirit of glory rests on you. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. And that's a promise for us. Und das ist eine Verheißung when für we uns. Are in difficulty, dass wenn wir in Schwierigkeiten stecken, and those who have been imprisoned, and Ali would testify, of course, und die, die im Gefängnis waren, und Ali könnte uns da ein Zeugnis davon abgeben. The Spirit of glory. Dass dieser Geist der Herrlichkeit, that God promises will be with us. Den Gott hier verspricht, dass der bei uns ist. One more verse. Those therefore also who suffer according to the will of God, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, shall entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right. Einem treuen Schöpfer ihre Seelen befehlen, ihm Gutes tun. Let's be encouraged. Also lasst uns dadurch Ermutigung erfahren. Let's be praying for these people every day. Und beten wir doch für diese Menschen jeden Whenever Tag. Whenever you eat a meal, wann immer wir ein Essen essen, when you lay down and go to sleep, oder wenn du dich hinlegst zum Schlafen gehen, Father in heaven, Vater im Himmel, be with my brothers and sisters around the world. Sei du bei meinen Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt. I don't know where they are or who they are. Ich weiß nicht, wo sie sind und wer sie sind. But I know they're there. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Please help them. Bitte hilf ihnen. Spirit of glory fall upon them. Du Geist der Herrlichkeit überfalle sie. I pray against the spirit of hatred. Und ich bete gegen diesen Geist des Hasses. For those who are persecuting them. Für diejenigen, die da verfolgt Open werden. The eyes of the persecutors. Öffne doch die Augen der Verfolger. So number one, let's pray for them. Also Punkt 1, lasst uns einmal für sie beten. Number two, let's partner with them. Aber Punkt 2, wir wollen auch Partner sein für sie. We have allotted a part of the church tithe. Wir haben eine ganze Menge, die vom Zehnten der Gemeinde. We have allotted a part of the church tithe. We have given, also wir haben eine Menge zurückgelegt no, für not für a manga, we've given a portion. Also einen gewissen Teil haben yeah, wir a gewisse Teil. We have given a portion of our church tithe. Einen gewissen Teil unseres Zehnten der Gemeinde to open doors. Haben wir der Organisation Open Doors gegeben. That's a monthly support. Also das ist eine monatliche Unterstützung. And if we can increase that, it would be wonderful. Und wenn wir da mehr geben könnten, wäre das wunderbar. And number three, und Punkt 3. Let's be encouraged as we embrace them. Lasst uns doch ermutigt sein dadurch, dass wir sie umarmen. Not discouraged. Nicht entmutigt. Let's be encouraged. Lasst uns Ermutigung erfahren. To complain a little less. Dass wir uns dann ein wenig weniger beklagen. To react a little less. Dass wir ein bisschen weniger reagieren. And to embrace the spirit of glory. Und diesen Geist der Herrlichkeit ein wenig mehr für uns vereinnahmen. When you're tempted to say something bad about somebody, also wenn du versucht bist, etwas Schlechtes über jemanden zu sagen, don't. dann mach das nicht. Even if it hurts. Selbst wenn das wehtut. And let the Spirit of glory fall upon us as it does upon them. Und lass diesen Geist der Herrlichkeit über uns dann kommen, so wie es auch bei ihnen der Fall ist. What a sad thing. Was für eine traurige Sache. When they will testify in heaven. Wenn die mal im Himmel Zeugnis ablegen werden, their experiences with the Spirit of glory that was upon them. Über ihre Erfahrungen des Geistes der Herrlichkeit, der bei ihnen war. And we stand there and have no idea what they're talking about. Und wir stehen dort daneben und haben keine Vorstellung, wovon die sprechen. We were so quick to react, weil wir waren da so schnell im Reagieren, to fight back, im Zurückkämpfen, to defend our rights, um unsere Rechte zu kämpfen. Because it's so easy here in the West to do that. Weil es ja so leicht ist, hier im Westen das zu But machen. Let's be encouraged by them. Aber lass das zu, dass wir ermutigt werden durch Go sie. To the Open Doors website. Geht einmal auf die Website von Open Doors. Go to the Voice of the Martyrs website. Oder geht einmal auf die Website von diesen Stimmen der Märtyrer. And read the testimonies. Und lest dort diese Berichte. And be encouraged to step up your Christianity. Und lasst euch ermutigen, einen Schritt nach vorne zu gehen in eurem Christsein. So now we're going to have a prayer time. Wir wollen jetzt eine Gebetszeit halten. And we're going to break into groups. Wir werden in Kleingruppen zusammengehen. Three or four. Drei, vier Leute. But before we do that, aber bevor wir das machen. Last night I put together a video. Gestern Abend habe ich noch ein Video zusammengestellt. About the 50 countries where persecution is the most severe. Über die 50 Länder, wo die Verfolgung am allerschlimmsten ist. And it will start from the least to the greatest. Und das fängt von der allerschlimmsten Verfolgung an bis hinunter zur wenigsten Verfolgung. So if we just turn the lights down a little bit and just quiet our hearts. Also wir wollen ein wenig ruhig werden jetzt in unseren Herzen. Also zuerst kommen die Berichte der Länder, die am wenigsten Verfolgung erleiden. Und dann die, die am stärksten. These are not all the countries, just 50. Also das sind aber jetzt nicht alle Länder, sondern es sind bloß 50. Yeah. The persecuted country church in the most 50 most difficult countries also, in 2013. Die verfolgte Gemeinde in den 50 allerschlimmsten Ländern so, im Jahr 2013. Let's begin the prayer time now. Also fangen wir jetzt mit der Gebetszeit an. If you think a picture is funny, don't laugh at it. It's not the point. Also bitte lacht jetzt nicht über irgendwelche Bilder oder. Just let the fact that these people are real in these countries. Sondern lass die Tatsache, dass diese Menschen ganz reale Menschen in diesen Ländern sind. And afterwards we'll break into groups of three or four. Einwirken und dann wollen wir uns auf Kleingruppen aufteilen. Okay. So Jesus, we thank you so much that we can. Rejoice with those who rejoice. We can weep with those who weep. We can identify with those who are suffering. Also Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir uns erfreuen dürfen mit denen, die sich erfreuen, und mit denen weinen dürfen, mit denen die weinen, und dass wir in ihrem Leid auch uns mit ihnen im Leid gemeinsam sind. And thank you, Lord, for this day, this Sunday of praying for the persecuted church. Und wir danken dir jetzt für diesen Sonntag, für dieses Gebet, für den Gebetssonntag für die verfolgte Gemeinde. And thank you for churches all over this country who are lifting and praying to you for their brethren. Und danke für alle Gemeinden, die jetzt im Land für ihre Geschwister beten. Thank you, Jesus, that you are with them, that you are comforting them, that your presence is so felt by them. Und danke, Jesus, dass du bei ihnen bist, dass deine Gegenwart sie so sehr tröstet. Thank you that many will come to know you. Und danke, dass da viele kommen werden, dich kennenzulernen. In these countries. In diesen Ländern. And also in this country. Und auch in diesem Land hier. Let this cause us to be thankful every day. Und lass das ein Anlass sein, dass wir jeden Tag dankbar sind. And that we don't complain. Und dass wir uns nicht beklagen. But that we're thankful. Sondern dass wir dankbar sind. Jesus, we want to lift up a 19-year-old girl in Tirol who was attacked and raped. Ja, Herr Jesus, wir wollen jetzt auch ein 19-jähriges Mädchen zu dir hochheben, das angegriffen wurde und dort vergewaltigt wurde in Tirol. And she's in the hospital right now. Und sie ist jetzt in einem Spital. Jesus, you are the great physician. Herr Jesus, du bist der große Arzt. Visit her right now and heal her body, soul and spirit. Besuch sie jetzt, Herr, und heile sie in ihrem Geist, in ihrem Körper und in ihrer Seele. Thank you, Father. Danke, Vater. And Jesus, we want to lift up Jeff to you Brenda went home to be with Jesus last night. Ja, und Herr Jesus, wir wollen auch den Jeff jetzt zu dir hochheben. Die Brenda ist gestern Nacht zu Jesus nach Hause gegangen. We pray for Jeff and the children. Wir beten für den Jeff und die Kinder. Thank you, Lord, that you have a provision for him and that you have a great plan for him. Danke, Herr Jesus, dass du eine Vorsorge getroffen hast für ihn und dass du einen großen Plan für ihn hast. Thank you that you are a faithful God. Danke, dass du ein treuer Gott bist. Let him sense your comfort and your presence right now. Lass ihm deine Gegenwart und deinen Trost jetzt spüren. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Father. And this morning during our prayer time, we got a word that there are people here, especially a woman, who God wants to tell you this. Und zwar jetzt haben wir vor dem Gottesdienst in unserer Gebetszeit noch ein Wort erhalten von Gott. Es ist eine Frau hier, die hier in unserer Mitte ist, und Gott möchte dir was sagen. God says that I will restore to you all the years that the locust has eaten. Gott sagt zu dir, ich möchte all die Jahre, die der Drache, die Schlange aufgefressen hat, oder die Heuschrecken gefressen haben, möchte ich dir wieder ersetzen. Yeah, and God is bringing a time of restoration for your life. Und Gott bringt eine Zeit der Wiederherstellung für dein Leben. And it's healing for your body, but also your soul and your spirit. Das ist Heilung für deinen Leib, aber auch für deine Seele und deinen Geist. And so be encouraged. Also lass dich ermutigen. All the things that were said about you, words that were spoken against you, God will make it good. He will bring you double blessing for your troubles. Also all das, was gegen dich gesprochen wurde, all das, was über dich gesagt wurde, Gott wird das wieder gut machen. Er wird dir den doppelten Segen geben. He is the God of restoration. Er ist der Gott der Wiederherstellung. Just receive it. Nimm das einfach jetzt an. And we have prayer teams ready to pray for you. If you were spoken to today, you can go and stand, and they're waiting for you in the prayer room. Also wenn heute Gott zu dir gesprochen hat, wir haben auch Gebetsteams, die dort im Gebetsraum warten, um für dich zu beten. Or if you need prayer for anything, please feel free. Oder wenn du Gebetsunterstützung brauchst für irgendetwas, dann bitte nimm diese Gelegenheit wahr.